dieser Welt. Doch nicht nur fürs Geld. Warum, warum, warum, das sind wir hier? Warum, warum, warum? Du und ich und du und du und du. Du und du und ihr hinten auch. Du und du, ihr seid ja alle krank. Total gefühlskrank. Heute noch Glück, die hässlichen bleiben immer zurück. Und als Junge brauchst du Geld und ein Auto obendrein. Sonst lässt sich deine Walli nicht unten rein. Nur das äußere Bild ist, was gilt in dieser kranken Welt. Warum, warum, warum, das seid ihr so? Ach, warum, warum? Du und ich und du und du und du. Du und du und ihr da hinten auch. Du und du, ihr seid ja alle krank. Total gefühlskrank. Zum Umfallen der Welt.